Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Drittes Buch, Aufklärung und Revolution. Vom Siebenjährigen Krieg bis zum Wiener Kongress. Willkommen zur 48. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Passend zu der vor Teilbarkeit nur so strotzenden Zahl 48 ist die heutige Sendung in der Tat von mehrfacher Teilung gekennzeichnet. Zunächst ist diese Folge, wie angekündigt, zweiter Teil des zweijährigen Jubiläums der Sendereihe. Im ersten Teil wird Werner Rotters Lesung fortgesetzt, gefolgt vom zweiten Teil des Interviews mit ihm. Im dritten und letzten Teil der Sendung werden schließlich wieder einmal die hauseigenen Sprechwerkzeuge in Gang gebracht, um die verbliebene Sendezeit einer widmungsgemäßen Verwendung zuzuführen, sprich mit der Lesung von Friedells Text fortzufahren. Wenn schon die letzte Sendung ausfallen musste, wofür ich mich hiermit in aller Form entschuldigen möchte, soll heute nichts vergeudet werden. Zunächst möchte ich aber noch ein paar Worte sozusagen außer Konkurrenz sprechen. Gelegentlich werde ich nämlich von Hörerinnen, aber auch Sendungsgästen beiderlei Geschlechts gefragt, was mich eigentlich bewogen hätte, diese Sendereihe in die Welt zu setzen. Da auch mein heutiger Sendungsgast Werner Rotter zu diesem mir überaus sympathischen Kreis hochherziger Menschen edler Gesinnung zählt, es im Rahmen unserer Begegnung aber zu keiner Beantwortung kam, weil uns der Umstände halber anderes weit mehr beschäftigte, möchte ich das nun on air nachholen. Zwar habe ich das im Verlauf dieser Sendereihe nun schon öfter getan, aber ein gewisses Maß an Redundanz ist schon der Form der Serie geschuldet. Also, ich bin Friedell im frühen Teenageralter begegnet, weil mein Vater ein großer Freund der fröhlichen Lesungen des Schauspielers und Regisseurs Otto Schenk war, weshalb er einige Aufnahmen davon besaß, die auch ich damals gerne und oft gehört habe. Zunächst ging mir Friedells Witz unter die Haut, seine prickelnd scharfe Ironie, die mir erfrischend trocken und herzhaft saftig zugleich erschien. Darüber hinaus war Goethe im Examen natürlich Balsam auf meine geschundene Mittelschülerseele. Kein Zweifel, dieser Mensch hatte Verständnis für Jugendliche. Ich wollte mehr davon haben und entdeckte bald unter den Büchern meiner Eltern einige Bände mit Sammlungen seiner Feuilletons. Als ich mir später, etwa mit Anfang 20, seine Kulturgeschichte der Neuzeit vornahm, merkte ich bereits während des Lesens, dass dieser Text mich beeinflusste, dass seine unverhohlene, ja sogar betonte Widersprüchlichkeit, seine Dialektik, die so ganz anders geartet war als jene Brechts, den ich zu dieser Zeit ebenfalls intensiv las, mein Denken anregte und veränderte. Daher war ich sofort begeistert, als vor etwa 3 Jahren Kurt Rauball mit der Idee an mich herantrat, Friedells Kulturgeschichte der Neuzeit im Rahmen einer Radioserie zur Gänze zu lesen. Ich freute mich auf die intensive Auseinandersetzung mit diesem Text, den ich nach wie vor zu meinen geistigen Grundlagen zähle. Allerdings wollte ich mir dazu Hilfe holen, und zwar von einem möglichst breit gestreuten Personenkreis. Abgesehen von fachlichen Expertisen, auf die ich ungeachtet der Tatsache, dass Friedell selbst derlei stets mit allergrößtem Misstrauen beäugte, dennoch nicht verzichten möchte, interessieren mich schlicht die höchst unterschiedlichen Blickwinkel und Meinungen von Menschen unserer Zeit. Hat Ihnen der Text nach mehr als 80 Jahren noch etwas zu sagen? Und wenn ja, was? Ein Experiment, das, wie ich gerne gestehe, mir persönlich reiche Erfahrung einbringt und daher bei allem Aufwand auch nach mehr als 2-jähriger Laufzeit noch große Freude bereitet. Natürlich geht so eine Auseinandersetzung nie ganz schmerzlos vonstatten. In Friedells weitläufigem Gedankengebäude gibt es schließlich manchen Winkel, der in heutigem Licht ziemlich duster scheint. Wie zum Beispiel seine Haltung zu Frauen, die bei ihm selten und wenn kaum je ohne boshafte Beifügung vorkommen. Oder sein unbedingter Genieglaube, der auch gegen Ende dieser Sendung wieder zutage tritt und im Schein zwischenzeitlich eingetretener Katastrophen heute seltsam töricht anmutet, durch Friedels persönliches Schicksal in tragischer Weise konterkariert. Seiner Demokratieskepsis allerdings sehe ich mich heute bedauerlicherweise deutlich näher gebracht, als mir lieb wäre. Wir sind nun einmal unentrinnbar Kinder unserer Zeit. Und wie schon im Vorwort der Kulturgeschichte nachzulesen steht, bedeutet die Betrachtung vergangener Zeiten zwangsläufig und nicht zuletzt auch immer eine Reflexion seiner selbst. In diesem Sinn muss ich leider konstatieren, dass die Ähnlichkeiten zwischen unserer Zeit und jener Friedels seit Beginn dieser Sendereihe, jedenfalls in meiner Wahrnehmung, gewaltig zugenommen haben. Was vor wenigen Jahren noch latent war, tritt nun massiv und virulent zutage. Bevor ich mich jedoch in einer wahren Möbius-Schleife der Betrachtungen des Wechselverhältnisses zwischen Friedels und unserer Gegenwart vor dem Hintergrund mehrerer Jahrhunderte europäischer Kulturgeschichte verliere, möchte ich es für heute dabei bewenden lassen und das Wort meinem Sendungsgast Werner Rotter übergeben. Die ehrfurchtgebietende Akustik verdankt sich wiederum dem Schau- bzw. Hörplatz, den Räumlichkeiten des Literaturarchivs der Österreichischen Nationalbibliothek in der Wiener Hofburg. Epigenesis und Neptunismus. In engem Zusammenhang mit der Ausbreitung der materialistischen Ideen stand die Entwicklung der Naturwissenschaften, so dass es schwer zu sagen ist, welche dieser beiden Erscheinungen die Ursache und welche die Wirkung war. Dass eine Blüte der exakten Forschung nicht notwendig zur Abwendung vom Spiritualismus führen muss, zeigt das 17. Jahrhundert, das von Descartes und Leibniz beherrscht war. Aber es bestand ein entscheidender Unterschied. Damals standen Mathematik und theoretische Physik im Vordergrund, die in ihrem Grundwesen idealistische Wissenschaften sind, während erst jetzt die rein empirischen Disziplinen sich anschickten, das Hauptinteresse für sich in Anspruch zu nehmen. Was zunächst die Theorien anlangt, so behaupteten sich auch die Älteren von ihnen noch sehr lange und machten nur zögernd moderneren Auffassungen Platz. Albrecht von Haller vertrat mit der ganzen Wucht seiner Autorität die von Harvey begründete Präformations- und Einschachtelungstheorie, nach der sich der ganze Organismus mit allen künftigen Geschlechtern bereits im Ei, im eingewickelten Zustand befinden soll. Gegen sie setzte sich Caspar Friedrich Wolff 1759 in seiner Theoria Generationis die Lehre von der Epigenesis. Diese betrachtet die Entstehung der Organismus als einen Wachstumsprozess, der teils durch die Stammesgeschichte, teils durch latente erbliche Dispositionen, teils durch äußere mechanische Ursachen bestimmt wird. Durch die experimentellen Untersuchungen, die er zur Erhärtung dieser Hypothese machte, wurde er der Begründer der wissenschaftlichen Embryologie. Obgleich seine Annahme die plausiblere und viel leichter vorstellbare war, fand sie doch zunächst wenig Glauben. Sie musste aber schließlich siegen, weil in ihr eine der leitenden Ideen des Zeitalters lebte, nämlich der Entwicklungsgedanke. Aus ihr spricht derselbe Geist, der 20 Jahre später Lessing dazu bestimmte, die Geschichte der Religionen als eine stufenweise Evolution zu immer reineren und angemesseneren Gottesvorstellungen aufzufassen. Und Kant sein großartiges System konzipieren ließ, wonach die ganze Welt sich aus den Bedingungen unserer Vernunft entwickelt. Auch der Geologie begann man erhöhte Aufmerksamkeit zuzuwenden. Hier herrschte die neptunistische Lehre, vertreten von Abraham Gottlob Werner, der seit 1775 an der Bergakademie in Freiberg als gefeierter Lehrer wirkte. Sie erklärte alle oder doch die meisten Veränderungen der Erdrinde aus der Einwirkung des Wassers. Werner versuchte auch als einer der ersten eine Einteilung der Mineralien ausschließlich nach ihrer chemischen Zusammensetzung, ohne darüber die äußeren Merkmale zu vernachlässigen. Novalis, der noch ein Schüler war, sagte über ihn, in große bunte Bilder drängten sich die Wahrnehmungen seiner Sinne. Er hörte, sah, tastete und dachte zugleich. Er spielte mit den Kräften und Erscheinungen. Er wusste, wo und wie er dieses und jenes finden konnte. Auch wieder den Neptunismus erhob sich im Plutonismus, den James Hutton begründete, eine gegensätzliche Theorie, die sich ebenfalls erst viel später durchsetzte. Sie erblickte die Hauptursache der geologischen Veränderungen im Feuer, nämlich in den vulkanischen Reaktionen des glutflüssigen Erdinneren gegen die bereits erstarrte Kruste. In einer prachtvoll gegliederten Sprache, voll Glanz und Energie, brachte Buffon die bisherigen Ergebnisse, zumal der beschreibenden Naturwissenschaften, zur Darstellung. Er hat besonders als Schriftsteller auf seine Zeitgenossen die größte Wirkung geübt. Neue Chemie. Die entscheidendsten Veränderungen aber vollzogen sich in der Chemie und in der Elektrizitätskunde. Bisher hatte auf beiden Gebieten die Lehre von den Imponderabilien als unumstößliches Dogma gegolten. Man hielt, wie wir uns erinnern, sowohl das Licht wie die Wärme für einen Stoff. Und eine ganz analoge Anschauung hatte man auch von der Elektrizität und dem Magnetismus. Dass bei allen diesen Vorgängen keine Gewichtszunahme stattfindet, erklärte man mit der Unwägbarkeit dieser Materien. Nun machte Lavoisier, fast gleichzeitig mit dem Engländer Priestley und dem Schweden Scheele, die Entdeckung, dass die Luft aus zwei Gasen zusammengesetzt sei, von denen das eine die Ursache der Verbrennung bildet, diesem gab er, weil es außerdem säurebildend wirkt, den Namen Sauerstoff. Im weiteren Verlauf seiner Untersuchungen gelang es ihm, auch die Atmung und die Gärung auf ähnliche Weise zu erklären. Ferner gelangte er gleichzeitig mit Cavendish, dem Entdecker des Wasserstoffs, zur Erkenntnis der Zusammensetzung des Wassers. Eine ungeheure Rolle, die der Sauerstoff im irdischen Haushalt spielt, war damit in ihren Hauptzügen enthüllt. Die Krönung seiner Forschungen bildete der Kardinalsatz, dass bei allen chemischen Prozessen die Summe der Stoffe eine unveränderliche Größe darstellt. Aber obgleich er den Begriff des Elements theoretisch sehr klar formuliert und durch exakte Messungen auch in der Praxis einwandfrei festgestellt hatte, hielt er trotzdem an der Annahme unwägbarer Elemente weiterhin fest und führte in seiner Tabelle der chemischen Elemente den Wärmestoff und den Lichtstoff. Hierin zeigt sich, wie auch die Macht des stärksten Geists der noch stärkeren Macht des Zeitgeists unterworfen ist. Im Begriff des Imponderablen steckt der Rest von Supranaturalismus, der noch in der Naturanschauung des ganzen 18. Jahrhunderts lebendig war. Der letzte Schritt zum völlig konsequenten Naturalismus, der in den Beobachtungswissenschaften nichts anerkennt, was nicht von den Sinnen konstatiert und kontrolliert werden kann, wurde auch auf der äußersten Linken nur von einigen wirkungslosen Outsidern getan. Nur jene dilettantische Vermengung von philosophischer Spekulation und exakter Forschung hat es ermöglicht, dass der Materialismus in so vielen und selbst in einigen sehr erleuchteten Köpfen des Zeitalters die herrschende Weltanschauung werden konnte. Die Auflösung des Dilemmas brachte erst Kant, indem er nachwies, dass es sich hier um zwei gänzlich verschiedene Wirkungssphären der menschlichen Vernunft handelt, die beide nur dann im richtigen Geiste erfasst werden können, wenn sie gänzlich getrennt behandelt werden. Wer freilich nach Kant noch immer versucht, diese von ihm so klar gezogenen Grenzen zu verwischen oder zu verrücken und als Naturforscher, Metaphysiker, als Metaphysiker Naturforscher sein will, ist nicht mehr ein zeitgebundener Geist wie jene materialistischen Denker der französischen Aufklärung, sondern nur noch ein vorsündflutlicher Schwachkopf. Eine wichtige Erweiterung erfuhr die Elementlehre Lavoisiers durch Daltons Gesetz der multiplen Proportionen und aus dieser ebenfalls der Beobachtung des Sauerstoffs verdankte. Dieses Element besitzt nämlich die Eigenschaft, dass es sich mit fast allen übrigen zu vereinigen vermag, und zwar mit einigen auch in mehreren Atomverhältnissen. Das Gesetz besagt nun, dass in diesen Fällen die verschieden großen Mengen des Elements, die mit demselben Quantum Sauerstoff zusammentreten können, untereinander in einfachen, rationalen Zahlenverhältnissen stehen, wie 1 zu 2, 2 zu 3, 1 zu 4. Ähnliche Verbindungseigenschaften wie der Sauerstoff besitzen noch einige andere Elemente, zum Beispiel der Kohlenstoff und der Wasserstoff. Es war die natürliche Folge dieser Entdeckungen, dass Dalton einer der konsequentesten Vertreter der atomistischen Hypothese wurde, die er auf eine exakte Basis stellte. Sämtliche chemischen Vorgänge sind für ihn nichts als Scheidung und Vereinigung von Atomen. Wir könnten, sagt er, ebenso gut versuchen, dem Sonnensystem einen neuen Planeten einzuverleiben oder einen vorhandenen zu entziehen, als ein Atom Wasserstoff zu erschaffen oder zu vernichten. Alle Veränderungen, die wir hervorbringen können, bestehen in der Trennung von Atomen, die vorher verbunden waren, und in der Verbindung von Atomen, die bisher getrennt waren. Alle diese Prozesse beruhen auf dem geheimnisvollen Problem der Wahlverwandtschaft, das von Berthollet zum Gegenstand aufschlussreicher Untersuchungen gemacht wurde und Goethe zu seinem berühmten Roman inspirierte. In diesem Fahren lassen und ergreifen heißt es dort, in diesem Fliehen und Suchen glaubt man wirklich, eine höhere Bestimmung zu sehen, man traut solchen Wesen eine Art Wollen und Wählen zu und hält das Kunstwort Wahlverwandtschaften für vollkommen gerechtfertigt. Man muss diese totscheinenden und doch zur Tätigkeit innerlich immer bereiten Wesen wirkend vor seinen Augen sehen, mit Teilnahme schauen, wie sie einander suchen, sich anziehen, ergreifen, zerstören, verschlingen, aufzehren und sodann aus der innigsten Verbindung wieder in erneuter, neuer, unerwarteter Gestalt hervortreten. Dann traut man ihnen erst ein ewiges Leben, ja, wohl den Sinn und Verstand zu. Sie haben sich die Passage, die Sie vorhin gelesen haben, selbst ausgesucht. Was interessiert Sie besonders an diesem Themenkreis Naturwissenschaften, Entwicklung Ende 18. Jahrhundert? Naja, vor allem dann auch die Enzyklopädie. Und auch Vorurteile, die da breit getreten werden. Also, dass nur die Franzosen ein Lexikon verfassen konnten, das vergnüglich gewesen sei. Das ist ja schon ein Allgemeinplatz, der erstaunt. Aber es gibt andere Teile, die aufhören lassen, und das ist die Beschreibung von D'Alembert. Er beschreibt ihn als früh von seiner Mutter hergegeben, als Findelkind. D'Alembert ist derjenige gewesen, der eine freundschaftliche Beziehung zu einer anderen Dame des Salons hatte, als Mathematiker, und der dann seine Mutter abgewiesen hatte, als er endlich berühmt worden ist. Und da beschreibt er doch eine fast sympathischere Person, als er Diderot beschreibt. Und er nimmt ihn ja vor dem generellen Vorwurf gegen den Materialismus ja in Schutz und meint, dass D'Alembert sich vorzeitig abgewandt hatte vom System oder vom Unternehmen der Enzyklopädie. Wahr ist, dass ein ähnliches Schicksal Friedel hatte. Und ich glaube, dieses besondere Engagement, mit dem er sich für D'Alembert einsetzt, spiegelt sich wieder ein paar Seiten später in seiner vehementen Polemik gegen Rousseau, den er in seiner ganzen Bedeutung einfach auf einen kleinen Verlogenen, einen Charakter, Schwächling, Sondergleichen herabwürdigt, während D'Alembert eben irgendwie als Familienopfer hochstilisiert wird. Und gleichzeitig wird er dann gegen Diderot ausgespielt. Aber man darf nicht vergessen, D'Alembert hat jenen Artikel geschrieben, der den Skandal hervorgerufen hat, nämlich über Genf. Genf war eine calvinistische Stadt und da wird das Modell eines profanen Priestertums vorgetragen. Und das war für die Zensur natürlich nicht erträglich, das war für die Zensur nicht statthaft. Friedel ist da in seinen Urteilen immer sehr apodiktisch, also in diesem Fall die Antipoden Voltaire auf der einen Seite und Rousseau auf der anderen Seite, entscheidet er sich ganz klar, sein Held ist Voltaire. Ja, und bei Diderot tut es sich an und für sich schwer, aus mehreren Gründen, weil Diderot genauso wie Friedel sowohl in der Universalität als auch im Theater bewandert gewesen ist. Und Friedel unterschlägt hier einiges von den Schriften von Denis Diderot, nämlich das Paradox sur le Comédien, das Paradox über den Schauspieler, das ganz im Sinne der Aufklärung besagt, dass eine Wirkung der größten Sensibilität ohne weiteres von Menschen erzielt werden kann, wenn sie auf der Bühne überhaupt nichts fühlen. Und der Schriftsteller Friedel meint in einem anderen Essay, dass ein Schauspieler auf der Bühne völlig unzurechnungsfähig sei, weil er nur dasjenige sei, was er auf der Bühne sei. Und das lässt sich ja nicht vereinen. Also da lässt er sich auf den Diskurs nicht ein. Und wenn Sie sich an den Anfang besinnen, wie in der Enzyklopädie überhaupt die Wissenschaft dargestellt wird, dann hat das eine unerhörte Ähnlichkeit, wie Friedel eine Hierarchie zwischen Wissenschaft, Geisteswissenschaft, Naturwissenschaft einbringt und auch wie er die Künste einteilt. Sie sehen hier im System der Enzyklopädie ein analoges Modell. Die erzählende Dichtung, die dramatische Dichtung zählt zur Einbildungskraft. Und auch hier meint Diderot, dass Musik an erster Stelle gehört. Und genau dieses System übernimmt Friedel. Aber ich wollte noch etwas hinzufügen. Es gibt einige Dinge bei den Enzyklopädisten, die Friedel nicht wissen konnte. D'Alembert war in seiner Infinitesimalrechnung, in seinen physikalischen Beobachtungen derjenige, der die mathematischen Grundlagen für die Quantenphysik geboten hat. Und der Materialist, Denis Diderot, hat sich in seinem philosophischen Werk auch damit beschäftigt, dass wenn Materie auch zugrunde geht, dass es Antimaterie geben muss. Und das sind schon Dinge, die jetzt im 20. Jahrhundert schlagend geworden sind, die Friedel in der Form ja nicht bewerten konnte. Aber eine Sache hat Friedel in diesem ganzen Aspekt unterschlagen, nämlich, dass Diderot auch Jakob und sein Herr geschrieben hat. Ein Werk, das von Goethe übersetzt worden ist, wo ganz wesentliche Sachen drinnen stehen, dass nur Diener sein kann, wer einen Herrn über sich anerkennt. Und das sind dialektische Dinge, die Hegel verwendet hat und die dann von Marx besonders geschätzt gewesen sind. Und diese Enzyklopädie, die der Roh geschaffen hat, war nicht nur eine, die sämtliche subversiven Gedanken vereinigt hat, sondern die in den Kupferstichen wurde auch eine Welt gezeigt, wie sie von Menschen geschaffen wird und die Folge dessen auch von Menschen verändert werden konnte. Das sind die Elemente, die Friedel nicht so gerne erwähnt. Friedel geht immer auf den Zeitgeist, geht immer auf das Genie, geht immer auf den Einzelnen, der Kraft seines Vorstellungsvermögens etwas bewirken kann. Aber dass hier in einem Buch erfasst wird, dass etwas nur durch das Handwerk geschaffen wird und damit die Welt sich als veränderbar erweist, wie es dann in prekärem Maß in der Französischen Revolution gewesen ist, aber dass das Element ist, das zu Marx geführt hat, das sind Dinge, wo Friedel einen ganz großen Bogen nimmt und nur den Materialismus als solchen verdammt. Und dann noch etwas weiteres, das ist das Letzte, was man vielleicht zu diesem Komplex nehmen kann. Es ist unerhört interessant und ich glaube, darin liegt auch ein Verdienst von Friedel, dass er auch die naturwissenschaftlichen Kenntnisse beschreibt. Und dass er eben auch gesehen hat, dass die Chemie als neues Element einer beschreibenden und nicht einer präzisen Naturwissenschaft ein neues Bild bringt. Gehen wir zurück auf das Jahr 1759, Caspar Friedrich Wolff, Theoria Generationibus, wo Friedel Friedrich Wolff zuschreibt, der Entwicklung der wissenschaftlichen Embryologie zu sein. Er meint, dass er der Begründer der wissenschaftlichen Embryologie sei. Da hat aber ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Bis dahin war er die Auffassung, dass die Keimzelle des Lebens nur der Samen des Mannes ist. Und folgedessen nur der Mann der Träger eines Stammes sei. Und die Frau nur den Samen austrage. Aber wenn dann Wolff den Embryo erkannt hat, dass das Ei ein eingewickelter Zustand gewesen sei, da hat er dann das Ei der Frau erkannt und als wesentlichen Teil für die Entstehung des Lebens. Und das ist, glaube ich, ein Paradigmenwechsel, ein viel zu spät erfolgter Paradigmenwechsel, der, glaube ich, ganz andere Wirkungen hat als so dargestellt. Aber immerhin, man hat hier die Möglichkeit nachzuschauen, wo hat sich etwas verändert, auch wenn man etwas vorsichtiger lesen muss bei solchen Begriffen wie wissenschaftliche Embryologie. Sie haben es vorher schon kurz angesprochen, Friedel neigt durchaus auch zu Gemeinplätzen, also zum Beispiel zu Pauschalverurteilungen oder auch Pauschallob für ganze Nationen oder Kulturkreise. Wie würden Sie das aus heutiger Sicht beurteilen? Friedel hat da noch größere Sünden gemacht. Also sein Buch vor dem Ersten Weltkrieg von Dante zu D'Annunzio ist ein Stück Propaganda, ein Stück von Hetze, das nicht für Friedel spricht. Es gibt einige Sätze auch in der Kulturgeschichte der Neuzeit, es gibt einige Passagen in der Kulturgeschichte des Altertums, wo Vorurteile bedient werden, die keinesfalls zu rechtfertigen sind. Und ich glaube, man soll da auch nicht beschönigen, das gehört auch zu Friedel, aber es gehört auch zu Friedel, dass er in seiner kulturgeschichtlichen Auffassung immer das Subjekt als Schreibenden betont hat. Das ist immerhin eines der Dinge, die die moderne Kulturtheorie, die moderne Kulturwissenschaft fordert. Und er ist da nicht eitel. Ganz im Gegenteil, er zwingt den Leser zu Widerspruch. Er eröffnet den Diskurs. Es gibt Stellen, wo er schreibt, wie übrigens alles, was in diesem Buch steht, reine Fälschung ist. Also da wird man vom Kopf gestoßen. Da wird man gefragt, ja, wie steht man denn zur eigenen Lektüre? Und aus diesem Grund kann man sagen, gut, da sind Dinge, wo ich zum Widerspruch gerufen werde, aber das ist auch ein Teil des Systems Friedel. Von dem D'Annunzio, von der Publikation hat er sich meines Wissens später distanziert. Ja, aber er hat gesagt, dass das schlecht ist und in Briefen, aber er hat es nicht, er hat nicht veranlasst, dass das Buch aus den Bibliotheken kommt. Er hat es sich nicht quasi losgesagt, sondern hat nur gesagt, gut, da war ich halt weniger begabt, habe ich was Falsches geschrieben. Je mehr ich mich mit Friedel auseinandersetze, desto mehr werden zwei Bereiche zu einem ganz großen Rätsel für mich. Das heißt, sie waren es eigentlich schon von Anfang an, aber die Rätsel werden nicht kleiner oder gelöst, sondern immer größer, die Fragezeichen. Das eine davon ist Friedels Religiosität. Friedel hat eine, wie ich meine, sehr pädagogische Religiosität. Also würden Sie ihm das abnehmen, seine zur Schau getragene Art, Religiosität und Begründung, warum Religion notwendig sei für den Erhalt eines Staates und das Fortkommen einer Gesellschaft? Mehr noch, es ist Friedels Christentum, das interessant ist. Es ist bestimmt kein katholisches Christentum und es ist auch kein protestantisches Christentum, wonach man Exegese betreiben kann. Er hat sich vor der Kulturgeschichte intensiv mit Jesus auseinandergesetzt. Er hat dieses Buch, das Jesus-Problem, geschrieben und das Theaterstück, die Judas-Tragödie, verfasst, um sich auch vom Judentum zu emanzipieren. Aber da muss man auch wiederum sehen, dass das Movens, die Motivation, die Ursache für seine Distanzierung vom Judentum, nämlich im Wahnsinn, der Materialismus ist, nämlich die Mater, seine Mutter. Denn im Judentum wird das Judentum von der Mutter immer übertragen. Und diese Abneigung gegen die Mutter spürt man auch in sämtlichen Kleinigkeiten, auch in diesem Teil, wo es nur um die wissenschaftliche Embryologie geht. Hier wird nicht erwähnt, dass die Mutter auch einen Teil hat an der Genese eines Menschen. Sie haben bei Grillparts auch wiederum Tobsuchtsanfälle über jemanden, der über unvollkommene Familien schreibt. Wir haben in den Briefen auch erschütternde Lebenszeugnisse von seinen Internatsjahren, wo er gequält wurde, wo er wirklich vielleicht damals auch schon Selbstmordgedanken kennengelernt hat. Und von diesem Judentum wollte er sich lösen und fand im Christentum eine Möglichkeit, die er sehr philosophisch betrieben hat, wie praktizierend er da gewesen ist, kann ich nicht beurteilen. Wenn auch das jetzt eine biografische Interpretation ist, so traue ich mich dennoch zu sagen, dass dieser Antisemitismus von Egon Friedel keiner war, den man in Bezug setzen sollte zum Nationalsozialismus, sondern aus einer sehr großen Betroffenheit aus seiner Biografie. Die Kränkung des dreijährigen Kindes oder eines noch jüngeren Kindes von der Mutter verlassen zu werden, war zeitlebens vorhanden und die Hinwendung zum Christentum ist eine philosophische gewesen und man darf auch daran erinnern, dass dann in der Kulturgeschichte des Altertums auch eine Auseinandersetzung mit Darwin, mit dem Darwinismus stattgefunden hat und auch eine Auseinandersetzung mit Spengler, denn so sehr Spengler gelobt wird in der Kulturgeschichte der Neuzeit, darf man nicht vergessen, dass dieses Buch bei Beck erschienen ist und Friedel ja bis 1936 von Beck, von der Beckschen Verlagsanstalt verlegt wurde und Spengler auch. Der Untergang des Abendlandes wurde dort verlegt und nach dem Tod Spenglers 1936 konnte Friedel in Deutschland nicht mehr verlegt werden. Also Spengler und Friedel waren zwei kommunizierende Gefäße. Und in dem Buch, in dem das dann nicht mehr bei Beck erschienen ist, steht dieser Satz: Vor Gottes Thron ist der Mensch kein emporgekommenes Raubtier, sondern eine gefallene Seele. Ich glaube, das sagt sehr viel und sagt sehr viel von seiner Einstellung. In der Kulturgeschichte des Altertums ist auch sehr ausführlich erklärt, dass für Friedel mit der Geburt von Jesus Christus die Möglichkeit besteht, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Und das macht dann für ihn die Geschichte vor und nach unserer Zeitrechnung aus. Der zweite Punkt, der für mich ein großes Rätsel bei Friedel ist, ist seine Sexualität bzw. seine Haltung zur Sexualität. Er ist auf der einen Seite ein großer Hedonist mit sehr viel Verständnis für alles, was mit Lust und Lustprinzip zu tun hat, auch mit Erotik. Auf der anderen Seite gibt es das Zitat von ihm, dass er Homosexualität nicht verstünde, weil ja das unter Anführungsstrichen Normale schon unangenehm genug sei. Wie bringt man das zusammen? In die Privatwäsche von Friedel will ich nicht fahren. Neugierig sollte man sein und versuchen sollten wir eine Veröffentlichung des Briefwechsels mit Lina Loos. Vielleicht lässt sich da einiges klären, aber wie er es gehalten hat, ist mir ehrlich gesagt völlig wurscht. Es zählt dasjenige, was uns zum Denken, zum Widerspruch und auch zum Weiterdenken anregt. Die Briefe, der Briefwechsel mit Lina Loos ist wo archiviert oder? Es gibt einige wenige Briefe hier in der Nationalbibliothek. Das meiste der Brief dieser Korrespondenz ist in der Wien-Bibliothek. Und nicht ausgewertet? Oder? Es gibt keine selbstständige Veröffentlichung und keine kritische Ausgabe dieser Korrespondenz. Auch das wäre noch zu leisten. Auch dieses Material ist also nur zugänglich, indem man sich mit dem Wien-Museum in Kontakt setzt? Und ja. Liest und dann wäre sicherlich eine interessante Seelenlandschaft zu entdecken. Galvanische Elektrizität. Was die Elektrizität anlangt, so war sie geradezu die Modewissenschaft des Zeitalters. Man betrachtete die neuen elektrischen Apparate als ein originelles und amüsantes Spielzeug. Alle Welt machte mit ihnen Experimente. Sie fanden sich sogar zwischen den Schminkdosen und Perückenständern der Damenboudoirs. Das bedeutsamste Ereignis auf diesem Gebiet war die Entdeckung der galvanischen oder Berührungselektrizität. Im Jahre 1780 bemerkte Galvani, dass ein frisch präparierter Froschschenkel, den er an seinem Balkon aufgehängt hatte, in Zuckungen geriet, wenn man in seiner Umgebung dem Konduktor Funken entlockte. Das große Aufsehen, das diese Beobachtung erregte, wurde in erster Linie durch die mysteriöse Erscheinung des zuckenden toten Tierkörpers hervorgerufen, in der die Animisten die Äußerung einer geheimen, über den Tod hinauswährenden Lebenskraft erblickten. Denn die Sehnsucht nach Wundern war, wie wir später hören werden, in diesem rationalistischen Zeitalter durchaus nicht ausgestorben. Schon Galvani aber gelangte im weiteren Verlauf seiner Untersuchungen zu der Feststellung, dass der Froschschenkel nur dann zuckte, wenn der kupferne Haken, der ihn trug, mit dem eisernen Balkongitter in Kontakt trat. Dies war anfangs zufällig durch den Wind geschehen und wurde in den späteren Experimenten absichtlich bewirkt. Er schloss daraus auf das Vorhandensein einer tierischen Elektrizität. Die richtige Deutung des Vorgangs fand aber erst Volta im Jahre 1794, indem er zeigte, dass dem Froschmuskel nur die Rolle des Leiters zukomme und der eigentliche elektrische Vorgang zwischen den beiden Metallen stattfinde. Er wies ferner nach, dass hierzu zwei beliebige Metallstücke geeignet seien, aber nur zwei verschiedene, dass diese und der Froschschenkel einen geschlossenen Kreis bilden müssen und dass der Froschschenkel, da das für den Vorgang Wesentliche sein Feuchtigkeitsgehalt sei, durch jede andere Flüssigkeit ersetzt werden könne. Aufgrund dieser Entdeckungen konstruierte er die Voltasche Säule, die aus der Aneinanderreihung zahlreicher solcher Metallpaare gebildet ist, zum Beispiel aus Kupfer und Zink oder Silber und Zink. Verbindet man die Enden oder Pole der Säule durch einen Schließungsdraht, so entsteht ein dauernder elektrischer Strom. Dass das elektrische Fluidum ununterbrochen kreist, sagt er in seiner Beschreibung der Säule, die er ein künstliches elektrisches Organ nannte, mag paradox und unerklärlich erscheinen. Nichtsdestoweniger verhält es sich tatsächlich so. Es lässt sich sozusagen mit Händen greifen. Zitat Ende. Astronomie und Mathematik. Auf dem Gebiet der Astronomie war das Größte bereits geleistet. Und es konnte sich nur noch darum handeln, dem Bild von der Zusammensetzung und Einrichtung des Weltalls einige bedeutsame Einzelzüge hinzuzufügen. 1781 entdeckte Herschel mit seinem Riesenteleskop den Planeten Uranus. Außerdem eruierte er, dass die sogenannten Doppelsterne nicht zufällig benachbart sind, sondern ein binäres System bilden, dessen Bewegungen den Gravitationsgesetzen unterliegen und dass nicht nur die Milchstraße aus zahllosen Sonnen zusammengesetzt ist, sondern auch die Nebelflecke nichts anderes sind als ungeheure Sternenhaufen, manche von ihnen aber nur aus leuchtenden Gasmassen bestehen und werdende Welten darstellen. Eine Bestätigung der kantischen Weltentstehungshypothese. Diese wurde von Laplace weiter ausgebaut, der auch eine Theorie der Störungen gab, das heißt der Abweichung von der reinen elliptischen Bewegung, die die Himmelskörper durch ihre gegenseitige Anziehung erleiden. 1794 bewies Chladni den kosmischen Ursprung der Meteoriten. Der bedeutendste Mathematiker des Zeitalters ist Leonhard Euler, der am Hofe Friedrichs des Großen und Katharinas lebhaft gefördert die Algebra zu einer internationalen mathematischen Zeichensprache erhob, die Variationsrechnung schuf und, allerdings zunächst erfolglos, für die Wellentheorie eintrat. In seinen Lettres à une princesse d'Allemagne sur quelques sujets de physique et de philosophie bekämpfte er die newtonsche Emanationstheorie, indem er darauf hinwies, dass man im Laufe der Jahrhunderte eine Abnahme des Sonnenkörpers bemerken müsste, wenn die Ansicht richtig wäre, dass das Licht ein feiner Stoff sei, der von der Sonne und den übrigen leuchtenden Körpern ausfließe. Vielmehr komme das Licht auf analoge Weise zustande wie der Schall. Wie dieser durch die Schwingungen der Luft entsteht, die wir, wenn sie in gleichen Intervallen aufeinander folgen, Musik nennen, bei unregelmäßiger Anordnung als bloßes Geräusch empfinden, so beruht auch das Licht auf Erzitterungen des Äthers, einer flüssigen, der Luft ziemlich ähnlichen Substanz, die nur unvergleichlich feiner und elastischer ist als diese. In Wirklichkeit kommt also von der Sonne ebenso wenig etwas zu uns wie von einer Glocke, deren Geläut unser Ohr trifft. Zitat Ende. Der Nachfolger Eulers war Lagrange, epochemachend durch seine Mécanique analytique und seine klassischen Arbeiten über das Dreikörperproblem und den Differentialkalkül. Blumenbefruchtung und Pockenschutzimpfung. Schließlich wollen wir noch drei wissenschaftliche Ereignisse nicht unerwähnt lassen, die zu ihrer Zeit nicht genügend gewürdigt wurden, weil sie ihr vorauseilten. 1787 bestieg Saussure zu geognostischen Zwecken zum ersten Mal den Mont Blanc. 1793 hieß Christian Konrad Sprengel sein Buch über das entdeckte Geheimnis der Natur im Bau und in der Befruchtung der Blumen erscheinen. Dieses geschieht, wie die Abhandlung ausführlich darlegt, dadurch, dass die Insekten, indem sie dem Saft der Blumen nachgehen und deswegen sich entweder auf den Blumen aufhalten oder in sie hineinkriechen, notwendig mit ihrem meist haarigen Körper den Staub der Staubbeutel abstreifen und ihn auf die Narbe bringen. Letztere ist zu diesem Zweck entweder mit feinen Haaren oder mit einer klebrigen Feuchtigkeit überzogen. Ferner hat die Natur, welche nichts halb tut, dafür gesorgt, dass die Insekten die Blumen schon von Weitem gewahr werden, entweder durch das Gesicht oder durch den Geruch oder durch beide Sinne zugleich. Alle Saftblumen sind deswegen mit einer Krone verziert und sehr viele verbreiten einen Geruch, welcher den Menschen meist angenehm, oft unangenehm, zuweilen unausstehlich, den Insekten aber, für die ihr Saft bestimmt ist, jederzeit angenehm ist. Wenn nun ein Insekt durch die Schönheit der Krone oder durch den angenehmen Geruch einer Blume gelockt, sich auf dieselbe begeben hat, so wird es entweder den Saft sogleich gewahr oder nicht, weil dieser sich an einem verborgenen Orte befindet. In letzterem Falle kommt ihm die Natur durch das Saftmahl zu Hilfe. Dieses besteht aus einem oder mehreren Flecken, Linien, Tüpfeln oder Figuren von einer anderen Farbe als die Krone. Das Saftmahl sticht folglich gegen letztere mehr oder weniger ab. Es befindet sich jederzeit da, wo die Insekten hineinkriechen müssen, wenn sie zum Saft gelangen wollen. Alle Blumen, die keine eigentliche Krone, noch an ihrer Stelle einen ansehnlichen und gefärbten Kelch haben, noch riechen, sind saftleer und werden nicht von Insekten, sondern auf eine mechanische Art, nämlich durch den Wind, befruchtet. Dieser weht den Staub von den Beuteln an die Narben. Zitat Ende. Das Werk fand aber nur wenig Beachtung und noch weniger Beifall. Und nicht viel besser erging es anfangs dem Engländer Edward Jenner und seiner Pockenschutzimpfung, in der selbst Kant nur Einimpfung der Bestialität zu erblicken vermochte. Die Pocken waren damals eine der weit verbreitetsten Krankheiten, die den größten Teil der Menschheit durch Pockennarben entstellte und in manchen Ländern ein Zehntel der Todesfälle bewirkte. Im Grunde verdankte Jenner seine Therapie derselben Methode, die Sprengel empfohlen hatte, als er lehrte, man müsse die Natur auf der Tat zu ertappen suchen. Jenner hatte beobachtet, dass Kuhmägde fast niemals von den Pocken befallen wurden, weil sie sich vorher mit den Blattern vom Euter der Tiere infiziert hatten. Was hier Zufall war, machte er zum System, indem er seine Patienten mit Kuhlymphe impfte und dadurch gegen Menschenblattern immunisierte. Die erste öffentliche Impfanstalt wurde 1799 in London errichtet. Auf dem Kontinent hatte die neue Behandlungsweise noch länger gegen allerlei Vorurteile zu kämpfen. Die Urpflanze. Zu den verkannten großen Naturforschern des 18. Jahrhunderts muss auch Goethe gerechnet werden. Denn das Publikum ist nun einmal so beschaffen, dass es sich weigert, seinen Führern die Herrschaft über mehrere Geistesgebiete zuzugestehen, indem es von seiner eigenen Beschränktheit und Einseitigkeit auf das Genie schließt, dessen Wesen doch gerade darin besteht, dass es auf jedem Felde, das es ergreift, schöpferisch und umbildend zu wirken vermag. Seinen Übergang zur Naturwissenschaft hat Goethe selber in einer unvollendeten Abhandlung über den Granit, an der er im Jahre 1784 arbeitete, mit den unvergleichlich schönen Worten geschildert: »Ich fürchte den Vorwurf nicht, dass es ein Geist des Widerspruchs sein müsse, der mich von der Betrachtung und Schilderung des menschlichen Herzens, des innigsten, mannigfachsten, beweglichsten, veränderlichsten, erschütterlichsten Teils der Schöpfung zu der Beobachtung des ältesten, festesten, tiefsten, unerschütterlichsten Sohnes der Natur geführt hat. Denn man wird mir gern zugeben, dass alle natürlichen Dinge in einem genauen Zusammenhang stehen, dass der forschende Geist sich nicht gern von etwas Erreichbarem ausschließen lässt. Ja, man gönne mir, der ich durch die Abwechslung der menschlichen Gesinnungen, durch die schnellen Bewegungen derselben in mir selbst und in anderen manches gelitten habe und leide, eine erhabene Ruhe, die jene einsame, stumme Nähe der großen, leise sprechenden Natur gewährt. Und wer davon eine Ahnung hat, folge mir. Zitat Ende. 1790 erschien seine Metamorphose der Pflanzen, deren Grundgedanke darin besteht, dass sämtliche Pflanzenbestandteile als umgewandelte Blätter anzusehen seien. Und zwar vollziehe sich die Entwicklung unter abwechselnder Ausdehnung und Zusammenziehung in 6 Stufen von fortschreitender Vervollkommnung. Erstens Samenlappen oder Kotyledonen, meist unter der Erde, weißlich, dicklich, ungeteilt. Zweitens Laubblätter, länger und breiter, gekerbt, grün. Drittens Kelchblätter, zusammengedrängt, wenig mannigfaltig. Viertens Krone, wieder umfangreicher, zart, farbenprangend. Fünftens Staubgefäße, fast fadenförmig, einen höchst feinen Saft enthaltend. Sechstens Fruchtblätter, wieder erweitert, die Samen umhüllend. Diese Abstraktion, die in der Wirklichkeit nie erscheint, sondern bloß allen ihren Bildungen als Bauplan, Schema oder Idee zugrunde liegt, was aber Goethe anfangs nicht zugeben wollte, sondern erst später unter dem Einfluss Schillers einsehen lernte, ist die goethische Urpflanze. Einen ganz ähnlichen Gesichtspunkt vertrat die Abhandlung über den Zwischenkiefer vom Jahre 1784, in der Goethe die verschiedenen Ausbildungen dieses von ihm entdeckten Knochens durch die ganze Reihe der Wirbeltiere verfolgte. In den darauffolgenden Jahren gelangte er durch sorgfältige osteologische Beobachtungen zu der Anschauung, dass der menschliche Schädel aus metamorphosierten Wirbeln bestehe. Der Wirbel spielt also in seinen anatomischen Untersuchungen fast dieselbe Rolle wie das Blatt in seinen botanischen. Und auch für das Säugetierskelett schwebt ihm als Pendant zur Urpflanze eine Art ideales Modell vor, das er den Typus nennt. Und bei seinen physikalischen Studien ging er ebenfalls von der Überzeugung aus, dass man überall nach dem Urphänomen zu suchen habe, auf das die gesamte Mannigfaltigkeit der Erscheinungen sich zurückführen lassen müsse. Wie man sieht, befinden wir uns im Siecle Philosophique. Man suchte allenthalben nach der Idee der Dinge, aber nach der Idee, die erscheint. Es besteht eine sehr bedeutsame Verwandtschaft und Differenz zwischen Goethes Urpflanze und dem Urmenschen, den die französische Revolution für ihre staatlichen und gesellschaftlichen Umbildungen als Paradigma aufstellte. Beide sind Abstraktionen, aber nicht Abstraktionen, die der Wirklichkeit entgegengesetzt werden, entweder als zielweisende, aber unerreichbare Ideale oder als wegbahnende, aber bloß fingierte Hilfskonstruktionen, sondern Abstraktionen, die aus der Wirklichkeit als deren eigentlicher Lebenskern herausgeschält werden wollen und daher als sinnlich existent angesehen werden. Gleichwohl besteht ein tiefgreifender Unterschied. Goethe konzipiert die Idee der Urpflanze um die ihm wohlvertraute Realität, die er geduldig immer aufs Neue beobachtet, übersichtlicher, klarer, einheitlicher, anschaulicher und damit gewissermaßen